Und nun übergebe ich das Mikrofon Ihrer Lieblichkeit Petra die Erste. Petra, seit 11 Minuten nicht mehr die regierende Schönheit über München, aber du bist trotzdem noch meine Schönheit. Bitte spring zu deinem Volk. Liebe Wahlgäste, ich will nachher lesen. Wie du siehst, habe ich auch seit 11 Minuten keine Krone mehr auf meinem Kopf. Ich bin also wirklich keine Prinzessin mehr für diesen Fasching. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die bei unserer Show mitgewirkt haben. Doch, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, kann ich das heute nicht so ausführlich tun, weil mir sowieso die Worte fehlen und sowieso die Tränen fließen. Liebes Volk, ich werde in Gottes Willen regieren und versuchen, es glücklich zu machen. Ein schönes Fest wünsche ich euch heute noch und hoffentlich gefällt es euch, wie wir die neuen Gesetze festlegen. Mir hat der Fasching sehr viel Spaß gemacht, aber dennoch ist leider für mich heute eine Welt zusammengebrochen. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich der diesjährige Faschingsprinz bin. Es ist nicht nur für euch eine Welt zusammengebrochen, auch für mich. Ich mache Schluss, denn die Beerdigung, der Kehraus steht vor der Tür. Ja, wie mein Mann schon sagte, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, so fühle ich mich auch. Ich hoffe, wir werden gut regieren. Ich hoffe, das Volk wird mit uns zufrieden sein. Wir wollen auch neue und viel bessere Gesetze einführen, nach unserer Meinung natürlich. Und wir werden versuchen, viele Verbrecher zu fangen. Das ist nicht unterschlossen, die Regeln zu bringen, weil es nicht mehr weiß geht. Bravo! Sie sollen hochleben und einmal nicht drehen. Bravo! Thank you. kommt jetzt schon der Demonstrationszug durch. Dann möchte ich ein bisschen was sehen. Niemand falls ich die Lady Di gesehen. Ja, there ja. Ist. Ja. Die jetzt erstecken fürs Licht. Ja, ich kann es mir nicht, Kelly Kirby want to get the mob. And I think they're going to take off the bus. Okay, die über Knie aufhören. I'm just going to go now with her. Beleidigung. Lady Gaga. Diese Flasche der Abkommen. Ah, jetzt kommt was. Jetzt alles gesehen. Wir werden